Das Leben stinkt gewaltig. Eine einzige Jagd nach dem Geld, doch mal ganz ehrlich drauf geschissen. Tu und lass, was dir gefällt, du bist nicht geboren, um es allen recht zu machen, drum sei du selbst und lebe. Lass die anderen ruhig über dich lachen. Hör mir zu, befolge meinen Rat. Genieße dein Leben Tag für Tag. Lebe jede Sekunde, als ob es keinen Morgen mehr gibt, bis dass der Tod dich endgültig besiegt. Jeden Tag gehst du zur Arbeit, machst dich zum Affen für den mickrigen Lohn. Andere verdienen sich ne goldene Nase, ist das nicht blanker Hohn? Wirtschaftsbosse reiben sich die Hände im Wahn von Konsum und Profit. Das letzte Hemd hat keine Tasche, sie nehmen bestimmt nichts mit. Hör mir zu, befolge meinen Rat. Dein Leben Tag für Tag. Lebe jede Sekunde, als ob es keinen Morgen mehr gibt, bis dass der Tod dich endgültig besiegt. Folge meinen Rat. Genieße dein Leben Tag für Tag. Lebe jede Sekunde, als ob es keinen Morgen mehr gibt, bis dass der Tod dich endgültig besiegt. Egal was andere sagen, es geht dir am Arsch vorbei, scheiß auf Kohle und Kommerz. Leb dein Leben stolz und frei. Das Leben ist so schnell vorbei, niemand das Schicksal je besiegt. Du kannst sagen, ich hab gelebt, wenn dein Arsch in der Kiste liegt. Hör mir zu, befolge meinen Rat. Dein Leben Tag für Tag. Lebe jede Sekunde, als ob es keinen Morgen mehr gibt, bis dass der Tod dich endgültig besiegt. Hör mir zu, befolge meinen Rat. Genieße dein Leben Tag für Tag. Lebe jede Sekunde, als ob es keinen Morgen mehr gibt.